Kielen, Kielen, nationaler Widerstand. Kielen, Kielen, wir hast uns doch gelebt. Kielen, Kielen, ein Grund, der nicht vergeht. Kielen, Kielen, für die Fahne und das Land. Kielen, Kielen, nationaler Widerstand. Auf der ganzen Welt, für uns zählt Freundschaft mehr als Geld. Niedergemacht durch die Medien und den Staat, doch Gerüchte und Lügen machen uns stark. Machen uns stark. Kielen, Kielen, gehörst uns doch geliebt. Kielen, Kielen, ein Gott, der nicht vergeht. Kielen, Kielen, für die Fahne und das Land. Kielen, Kielen, nationaler Widerstand. Kielen, Kielen, gehörst uns doch geliebt. Kielen, Kielen, ein Gott, der nicht vergeht. Nie was anderes geben, nie was anderes.